Eureka. Im April 2021 war in Italien berichtet worden, dass Nicoline Grande Aracri mit den Justizbehörden zusammenarbeiten wolle. Wir informierten darüber auf der Homepage und im Newsletter von Mafia Nein Danke und regten an, ihn auch in Deutschland zu vernehmen, schließlich könne er viel über die Aktivitäten hierzulande sagen. Schon bei unserer Konferenz im Jahr 2017 hatte Peter Hensler, Vizepräsident beim BKA, dem italienischen nationalen Antimafia-Staatsanwalt Franco Roberti auf der Bühne die Hand geschüttelt und angekündigt, verstärkt auf die Hilfe von italienischen Kronzeugen zurückzugreifen. Die italienischen Behörden mussten aber leider feststellen, dass Grande Aracri keineswegs umfassend aussagen wollte. Vielmehr habe er mit seinen Aussagen Familienmitglieder schützen wollen, berichteten italienische Medien. Umso schöner war es, in Akten zur Operation Eureka zu lesen, dass zu diesem bedeutenden Schlag gegen die 'Ndrangheta in Deutschland im Juni 2023 auch Kronzeugen beigetragen hatten. Zitat: Insbesondere der am 23. Februar 2021 angehörte Kronzeuge Basile Giorgio bestätigte, dass Restaurants in Deutschland der häufigste Weg für kriminelle Organisationen sind, die Erlöse aus dem Drogenhandel zu verwenden. Ich musste das Datum zweimal lesen. Tatsächlich. Februar 2021. Giorgio Basile, ein Mann aus dem Pott, und ein Killer ist der Mann, der 1998 in Kempten verhaftet worden war. Hier fasste er die Vorteile von Gaststätten für die Geldwäsche prägnant zusammen. Zitat: Pizzerien und Restaurants in Deutschland bieten eine sichere und einfache Möglichkeit, die Erlöse aus dem Drogenhandel und anderen illegalen Aktivitäten zu waschen. Und zwar sowohl in der Kaufphase als auch im Laufe ihrer Führung. Bei der Führung dieser Betriebe wurde bewusst darauf geachtet, einen geringen legalen Umsatz zu erzielen, sodass schmutziges Geld aus illegalen Aktivitäten in die Bilanzen einfließen konnte. Auf diese Weise wurde ein doppelter Vorteil erzielt. Die Erlöse aus den illegalen Tätigkeiten wurden gesäubert und der Wert des Unternehmens wurde erhöht. So konnte man bei einem hohen Umsatz das Restaurant nach einigen Jahren zu einem höheren Preis als seinen tatsächlichen Wert weiterverkaufen. Basile war damals seit 25 Jahren im Zeugenschutz. Ich hatte nicht damit gerechnet, auf eine aktuelle Aussage von ihm zu stoßen. Ich sprach auch mit Luigi darüber. Er sei auch für dieses Verfahren vernommen worden, sagte er, in Mailand. Der Staatsanwalt, der für ihn zuständig war, war aus Kalabrien gekommen, ein paar Ermittler aus Deutschland, eine Übersetzerin. Die Vernehmung lobte er sehr. Seinen Gesprächspartnern sei es darum gegangen, den 'Ndrangheta zu verstehen, nicht bloß ein paar Informationen zusammenzutragen. 2 Tage hätten sie gedauert. Zitat: Der deutsche Staatsanwalt war leider kurzfristig verhindert, aber er hat mich extra angerufen und mir gedankt. Das fand ich sehr anständig von ihm. So eine Wertschätzung zu bekommen, ist für uns Kronzeugen wichtig. Was er ausgesagt hatte, verriet er mir nicht. Das wäre unprofessionell. Über Eureka und andere Großoperationen der vergangenen Jahre zu berichten, erscheint mir wichtig. Alle hätten es verdient, genauer beleuchtet zu werden. Mein Ansatz in diesem Buch ist aber ein anderer.